Deutschlandfunk Kultur Tonart. Haben Sie schon mal von Joe Meek gehört? Wenn nicht, sind Sie nicht allein. Joe Meek ist ein verkanntes, verschrobenes Genie. Auch zu seinen Lebzeiten war er eher unbekannt. Dabei hat er das Produzieren von Popmusik nachhaltig verändert, indem er aufhörte, Musik einfach nur aufs Band aufzunehmen, wie das in den 50ern noch üblich war. Joe Meek hatte ein ganzes Soundkonzept im Kopf. Er hat sich über sich gesagt, dass er Bilder male mit Sounds. Produzenten wie Phil Spector in Amerika, die wurden damit später berühmt und reich. Joe Meek nicht. Wie gesagt, er war auch komisch. Und sein Leben nahm ein tragisches Ende. Aber unser Autor Lars Überland glaubt, 10 Jahre später hätten ihn alle geliebt. Und deshalb gratuliert er dem genialen Produzenten posthum zum 90. Geburtstag. Als das hier 1962 in die Musikboxen kam, da schienen die Kisten abzuheben. Denn solche Sounds gab es eigentlich noch nicht und keine Maschinen, um sie herzustellen. Ganz offensichtlich kamen diese Sounds aus dem Weltraum. Und das nicht zufällig. Der Komponist und Toningenieur Joe Meek glaubte nämlich an übersinnliche Erscheinungen, an Außerirdische und an die Göttlichkeit von Buddy Holly. Und als er ein Studio aufmachte, da versuchte er, seine Platten so klingen zu lassen, dass die Außerirdischen sie verstehen würden. So strange and so mysterious. One kiss and I found the way. Zuerst hatte Meek einen Job in einem Elektroladen gehabt. Anfang der 50er kam er dann zu einer Radareinheit der Royal Air Force. Und anschließend war er so gut, dass er Tonbandgeräte und Studiokrams selbst bauen konnte. Das alles setzte er aber so ein, wie man es eigentlich nicht tat. Und das war den Plattenfirmen zu gewagt. So viel Hall und so laut und so verzerrt. Also machte Joe Meek seinen eigenen Laden auf, irgendwo in Nord-London, neben einer 6-spurigen Schnellstraße, Studio und Wohnung in einem. Da konnte er basteln, was er wollte. Geräusche einbauen, Straßenlärm, er ließ Tonbandgeräte rückwärts laufen oder zu schnell oder zu langsam, installierte Mikrofone an Wasserleitungen, in Mülltonnen oder Klobecken und machte daraus Musik, wie sie ihm vorschwebte. Zum Beispiel 1960 bereits ein kaum anzuhörendes Konzeptalbum über die Ankunft der Außerirdischen. Nebenbei fing Meek an, mit seinem Songwriter Geoff Goddard im 3. Stock unter einem Glasdach spiritistische Sitzungen abzuhalten, bei denen sie Kontakt zu seinen verstorbenen Idolen aufnahmen. Und als er dann aber John Layton über seine Liebste singen ließ, die ins Moor gegangen war, und die Tote dann als Stimme aus dem Jenseits antwortete, da verbot die BBC das Stück, aber die Teenager lagen verzückt vor den Lautsprechern. Die Totenstimme kam übrigens aus dem Badezimmer. Yes, I'll always remember. Als die Amerikaner 1962 den ersten Fernmeldesatelliten ins All schossen, da war das für Joe Meek das Startzeichen. Jetzt geht's los. Mit seiner Hausband, den Tornados, machte er Telstar, einen weltweiten Riesenhit. Als aus Amerika dann aber andauernd Anfragen kamen, weil man die Tornados auf Tour drüben haben wollte, da störte das Joe Meek beim Arbeiten und er legte wochenlang den Hörer daneben. Er war eben ein Arbeitstier und er war besessen, aber er war auch ein miserabler Geschäftsmann. Zum Beispiel, wenn er Musiker nicht bezahlte oder das Finanzamt. Und als statt der Aliens dann nur die Steuerfahndung klingelte, da warf Joe Meek sie raus. Als dann aber auch noch rauskam, dass er schwul war und er deswegen erpresst und verprügelt wurde, wurde er wirklich verzweifelt. Seine bipolare Störung, wie man es heute wohl nennen würde, wurde auch nicht besser durch die Aufputschmittel und Beruhigungsmittel, die er einwarf. Also ging Meek einfach nicht mehr aus dem Haus, arbeitete Tag und Nacht mit seinen Maschinen. Es kam aber nicht mehr dabei heraus als 67 Teekisten mit Aufnahmebändern, die ihm, wie er glaubte, alle klauen wollten, besonders seine Vermieterin. Und als die Steuerfahnder ihm schließlich ein Ultimatum stellten, gab Joe Meek auf. 1967 war das. Er wartete bis zum 3. Februar, dem Todestag des göttergleichen Buddy Holly, und schoss zuerst der Vermieterin und dann sich selbst eine Kugel in den Kopf. Das war sein größter Tribut an Buddy Holly. Love über Land mit einem Tribut an Joe Meek. Der wäre heute 90 geworden und hat Produktionsmethoden in der Musik schon ein Jahrzehnt mindestens vorher vorweggenommen, bevor die anderen drauf kamen.